Was hat euch jetzt am besten gefallen? Was könnte man da alles für Geräusche reinmachen? Das waren Wassergeräuschen. Die Pumpe. Jetzt mit den Eimern gefallen. Mir hat den auch mit den Eimern gefallen. Auch die Pumpe. Die Pumpe und dir? Mir hat am besten auch die Pumpe eigentlich gefallen. Und es war anstrengend mit den Reiben, also zum Saubermachen. Mit der Wurzelbürste. Ja. Okay. Danke ich euch.